Molotows Bunker. Hitler kehrte von der Reise, die mit dem Treffen von Franco begonnen hatte, wider Erwarten nicht auf den Berghof zurück. Karl und ich wurden daher nach Berlin zurückgeflogen, als man dort Mitte November 1940 den Besuch des russischen Außenministers Wjatscheslaw Molotow erwartete. Ich hatte Dienst, als Molotow mit Hitler in der Reichskanzlei zu Abend aß. Der sowjetische Außenminister hatte nach dem Essen die Absicht, in das Gästehaus Schloss Bellevue zurückzufahren, und ich brachte ihm noch eine Decke zur Limousine, die er sich um die Beine schlagen wollte. Es war empfindlich kalt draußen. Wieder zurück in der Reichskanzlei ging ich in das Rauchzimmer, in dem sich die weiteren Teilnehmer des Abendessens versammelt hatten. Ich versah Dienst am dortigen Telefonapparat. Alles unterhielt sich über Molotow, aber ich bekam nichts mit, da unaufhörlich Nachrichten eintrafen. Schließlich übermittelte man mir die Luftlage. In der Nähe von Lüneburg sei ein alliiertes Flugzeug mit Kurs Südost, also Richtung Berlin, identifiziert worden. Ich gab das gleich weiter an den neben mir stehenden Protokollchef Alexander Freiherr von Dörnberg. Hitler befand sich nicht weit entfernt von uns und fragte sofort nach, worum es denn gehe. Als Dörnberg die Situation geschildert hatte, fand als erster Botschafter Hevel die Sprache wieder. »Und was machen wir mit Molotow, wenn der Flieger tatsächlich bis Berlin kommt? Wir müssen ihn sofort ins Hotel Adlon bringen lassen.« »Warum das?« fragte Hitler irritiert. »Das Hotel Adlon verfügt über einen bombensicheren Bunker.« Damit war die Diskussion um sichere Bunkeranlagen innerhalb der Reichskanzlei entfacht. Zwar existierte ein Luftschutzkeller, den manche Bunker nannten, aber einem Bombenangriff, das war bekannt, würde der nicht standhalten. So fällte Hitler an diesem Abend die Entscheidung, einen Bunker zu bauen. »Es wird Zeit, dass auch das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches in der Lage ist, seinen Gästen einen mindestens so sicheren Ort zu bieten, wie das Hotel Adlon den seinen.« Der Bunkerbau zögerte sich allerdings noch hinaus. Erst 1943 wurde im Garten der Reichskanzlei plötzlich ein riesiges Loch gegraben. »Prima, jetzt gibt's auch noch einen Swimmingpool«, scherzten die Kameraden. Der Bunker wurde nie richtig fertig. Bis zum Ende, dass meinen Dienst das Dritte Reich und Hitler genau dort ereilen würde, sollte das unterirdische Labyrinth nicht einmal richtig durchgetrocknet sein. Hess fliegt nicht. Kurz nach dem Besuch des sowjetischen Außenministers war ich mit Hitler im November 1940 ein weiteres Mal auf dem Obersalzberg, diesmal für nur wenige Tage. Eines Abends forderte uns einer der Adjutanten auf, für das Abendessen noch einen weiteren Tischgast für Hitler einzubestellen. Auch auf dem Berghof speiste er gern in Gesellschaft, und wie so oft erreichte uns sein Wunsch nach Tischgästen sehr kurzfristig. Ein Kamerad wusste, dass Hess in seinem Haus am Obersalzberg weilte, und ich versuchte ihn telefonisch zu erreichen. Er hatte an diesem Abend Zeit und machte sich umgehend auf den Weg zum Berghof. Gegen Ende des Essens traf ein Kurier ein und übergab eine Depesche an Reichspressechef Otto Dietrich. Der überflog sie kurz und gab sie anschließend an Hitler weiter. Nachdem dieser die Nachricht im Stehen gelesen hatte, entfuhr es ihm: »Mein Gott, was soll ich denn noch alles anstellen? Ich kann doch nicht hinfliegen und mich auf die Knie werfen!« Den näheren Hintergrund kannte ich nicht, aber da es danach recht laut wurde, konnte ich einige Brocken aufschnappen. Ich bekam mit, dass es um ein Treffen des Militärattachés Enno Emil von Rintelen, den wir nur Hitlers Briefträger nannten, mit seinem schwedischen Kollegen Graf Bernadotte in Portugal ging. Der genauere Anlass oder das Ziel des Ganzen erschloss ich mir nicht. Ich erfuhr erst später von den Gerüchten um Geheimverhandlungen mit den Engländern. Jedenfalls erinnere ich mich, dass Hess irgendwann auf den Ausspruch Hitlers antwortend, aber nicht zu diesem, sondern zu seinem Adjutanten gewandt, etwas äußerte wie: »Er kann vielleicht nicht, aber ich schon.« Hess entschuldigte sich nach diesem Vorfall relativ rasch und verließ die Gesellschaft. Mit Sepp, eigentlich Josef Platzer, Hess Diener, war ich recht gut befreundet, und er sollte viel später, als wir zusammen in russischer Gefangenschaft waren, genügend Zeit haben, mir von dem weiteren Verlauf des Abends und den Dingen, die dem folgen sollten, ausführlich zu berichten. Sepp fuhr mit Hess zurück in sein Haus, und der wiederholte im Auto den Satz: Hitler kann nicht, aber ich kann schon. Dann weihte er Sepp in seinen Plan ein. Er hatte beschlossen, auf eigene Faust nach England zu fliegen. Niemand sonst durfte etwas wissen, zunächst auch nicht die Adjutanten. Zuallererst sollten 2 englische Geschichtsbücher von Sepp organisiert werden. Vor allem aber musste sich Hess Kenntnis über die Flugsicherheitszonen verschaffen, insbesondere über die täglich wechselnden Parolen, um die toten Zonen herauszufinden und somit zu verhindern, in eigenes Flakfeuer zu geraten. Sepp sprach wegen der Karte mit den verzeichneten Sicherheitszonen bei Flugkapitän Bauer vor. Der lehnte das Ansinnen zunächst ab, Sepp ließ nicht locker. »Sie kennen doch meinen Chef, der will über alles informiert sein.« Bauer besorgte dann unter dem Vorwand, die Karte werde von seinem Vertreter benötigt, Hitlers zweitem Flugkapitän Georg Betz, eine 2. Ausgabe von Göring, dem Chef der Luftwaffe, persönlich. Nachdem dies erledigt war, brauchte Hess noch einen Ort, an den er sich zurückziehen und auf das Unternehmen vorbereiten konnte. Ebenfalls über seinen Diener ließ er sich durch einen Gauleiter einen Hof in Österreich zur Verfügung stellen. Hess war bisher noch nie mit einem Fallschirm abgesprungen. Sepp besorgte ihm spezielle Anfängerstiefel und Bandagen, mit denen die Fallschirmjäger zu Beginn ihrer Ausbildung trainierten. Die Karten heftete sich Hess in seiner Hütte in den österreichischen Bergen an die Wand und studierte sie vom Bett aus. Sepp hatte das selbst gesehen. Das Fliegen übte er unaufhörlich mit einer Messerschmitt 110, sogar für Kurierflüge ließ er sich einsetzen. Als er eines Tages in Berlin auf Hitler traf, ich hatte gerade Dienst, trat der ihm verwundert entgegen. »Was machen Sie denn hier?« Hess äußerte die Bitte, offiziell mit Kurierflügen betraut zu werden, doch Hitler lehnte ab. Er verbot Hess, wie auch Göring, als seinen Stellvertretern, Hess in der Funktion als Parteivorsitzender, Göring als Reichskanzler, das Fliegen überhaupt. Selbstverständlich hielt sich keiner von beiden daran. Im Februar 1941 startete Hess seinen ersten England-Flugversuch. Sepp hatte ihm geraten, er müsse unbedingt Uniform tragen. Als Zivilist würden die Engländer ihn sofort erschießen, da seien die ganz strikt. Hess übergab, kurz bevor er die Messerschmitt bestieg, seinen Adjutanten Karl-Heinz Pinsch und Alfred Leitken einen Umschlag mit den Worten, dieser sei erst und nur dann zu öffnen, wenn er nicht binnen 20 Minuten zurückkehre. Hess war kaum zum Flugzeug gegangen, da bekamen die beiden es mit der Angst zu tun und rissen entgegen der strikten Weisung den Brief auf. In dem äußeren Umschlag befand sich ein weiterer, der an Hitler adressiert und mit der Aufschrift »Höchste Dringlichkeit« versehen war. Bevor die Adjutanten einen Gedanken fassen konnten, was zu tun sei, war Hess nach nur 7 Minuten schon zurück. Er hatte zwar abgehoben, war aber sogleich wieder gelandet. Anschließend sprach er kurz mit dem Flugingenieur Neumeier, der ebenfalls unter strengster Geheimhaltung dieser Aufträge die Maschine mit Sprengstoff und Zusatztanks ausgestattet hatte, und stieg dann wieder in den Wagen zu Sepp Platzer, den Adjutanten und dem Fahrer Rudi, um zurück nach München zu fahren. Ob es tatsächlich ein technisches Problem mit dem Flugzeug gegeben oder Hess doch plötzlich Angst vor der eigenen Courage hatte, man weiß es nicht. Sepp und ich glaubten allerdings Letzteres, denn mit der Maschine hatte Hess unablässig trainiert, da konnte eigentlich keine Störung aufgetreten sein. Die Adjutanten rückten schließlich mit der Sprache heraus und gaben Hess gegenüber zu, den Brief bereits vorzeitig geöffnet zu haben. Sie wussten also, dass ihr Chef etwas plante, das eine dringliche Nachricht an Hitler erforderlich machen würde. Hess sagte zunächst gar nichts. Sepp versuchte, die Situation zu bereinigen und seinem Vorgesetzten Gelegenheit zu geben, sich über die weitere Vorgehensweise einen klaren Gedanken zu machen. Als man durch ein Waldstück fuhr, schlug er daher vor, Hess möge ein Stück spazieren gehen, er wandere doch so gern durch den Wald. Hess ließ daraufhin den Fahrer Rudi den Wagen anhalten und lief etwa eine halbe Stunde umher. Zurück in der Limousine sprach er dann zu den Adjutanten. Sie wüssten nun etwas, das unter allen Umständen geheim zu halten sei. Die Vorfälle, deren Zeugen sie gerade geworden seien, hätten nicht stattgefunden. Alle hielten sich daran. Im Februar startete Hess einen neuen Versuch, brach ihn aber in der Maschine sitzend noch am Boden ab. Erst der dritte Versuch es sollte bis dahin noch Mai werden, klappte.